Die Gefühle übermannten ihn. Die Anspannung der vergangenen Monate, die Sorge um die neu gegründete Existenz und auch eine gehörige Portion Heimweh nach den zurückgelassenen Lieben waren nicht spurlos an ihrer Beziehung vorübergegangen. Peter und Inge Schmidt hatten es gewagt. Sie hatten ihren großen gemeinsamen Traum von einem deutschen Spezialitätenimbiss im Herzen LAs wahrgemacht. Lange hatten sie den perfekten Standort gesucht und ihn schließlich inmitten South Centrals gefunden. Aber die Geschäfte gingen schlecht und ihre Ersparnisse schrumpften Woche um Woche. Doch trotz all der Widrigkeiten konnten sie sich einer Sache sicher sein: ihrer Liebe. Liebe Inge, nun sind wir schon so lange zusammen und haben uns wegen dieser blöden Sache gestritten. Ich schreibe diesen Brief, da ich nicht mehr weiter weiß. Punkt. Du bist gerade nebenan und doch so weit weg. Gerade schiebt sich die volle Mondscheibe wieder hinter den Wolken hervor und ich... meine Hände. Erstmal einen Schluck trinken. Peter? Inge, ich kann jetzt nicht. Ach Peter, nun sei doch nicht sauer. Mach die Tür auf. Der Mond! Peter, wer schreit, hat Unrecht. Dann schmoll halt weiter. Inge, schnell hau ab! Meine Hände, die Haare. Ich soll abhauen? Wenn hier jemand verschwindet, dann bist du das. Darf ich dich daran erinnern, dass meine Eltern uns das Haus geschenkt haben? Aber du konntest sie ja noch nie leiden. Mach jetzt sofort die Tür auf. Peter! Was ist mit dir? Jetzt beruhige dich. Es war ja nicht so gemeint. Lass uns morgen nochmal darüber reden. Ich fahre jetzt zu meiner Mutter. Peter, bleib, wo du bist. Fleisch. Peter!